aber unglaublich viele wären ärmer, als sie es sind, denn diese Produkte sind nicht nur als Konsumartikel begehrt, sondern bilden auch die Grundlage für unzählige neue Geschäftsmodelle, neue Unternehmen, neuen Reichtum, der sich über den Planeten verteilt. Daran ist nichts Obszönes, im Gegenteil. Das ist leistungsgerecht. Der Richter über diese Leistung war der Markt, also wir alle. Legende Nummer 10. Der Kapitalismus beutet andere Völker aus und führt Kriege. Auch diese Behauptung kommt direkt aus dem Glashaus. Unternehmen führen nämlich keine Kriege. Staaten führen Kriege. Politiker zetteln Kriege an. Richtig ist allerdings, dass in Ländern, in denen der militärisch-industrielle Komplex zur Macht kommt, die Freiheit systematisch erodiert. Der Krieg vernichtet nicht nur Menschen und Gebäude, der Krieg zerstört vor allem die Ordnung der Freiheit. Das Kriegsrecht ist der große Bruder des Ausnahmezustands. Der Ausnahmezustand ist der Weg zur Diktatur. In ihr wird einem vermeintlich hehren großen Ziel alles andere untergeordnet. Die Menschenrechte, die Bürgerrechte und am Ende die Menschenwürde. Die Marktwirtschaft hingegen beruht darauf, dass Menschen frei, freiwillig und ungehindert Handel miteinander treiben, um Märkte zu erschließen, gründen Unternehmer Niederlassungen und bauen Infrastruktur in diesen Märkten. Sie verlagern Produktion und bauen globale Lieferketten und Produktionsbeziehungen. Kriege führen dazu, dass diese Investitionen entwertet, enteignet, beschlagnahmt und zerstört werden. Sie laufen den Interessen des kapitalistischen Unternehmers daher diametral entgegen. Napoleon hat diesen Zug in den Engländern erkannt, die er deshalb Krämerseelen schimpfte, die weniger wert seien als die militärischen Heroen. Im Deutschen Kaiserreich gab es eine ähnliche politische Bewegung, die den Handel verachtete und im Krieg und Kampf das Ziel des menschlichen Daseins erachtete. Die Nazis trieben diese Ideologie dann auf ihren historischen Höhepunkt, dessen Ende bekannt ist. Die Kriegstreiber verachten den freien Unternehmer und Händler ebenso, wie der Unternehmer Grund hat, den Krieg zu fürchten. Es kommt in der Geschichte extrem selten vor, dass freie Länder mit demokratischer Ordnung und gegenseitigen Handelsbeziehungen Kriege gegeneinander führen. Ich finde kein passendes Beispiel für so einen Vorgang. Kriege gehen in aller Regel von Diktaturen aus oder von Republiken, die sich in Imperien transformieren und auf der Wegstrecke ihre freiheitliche Ordnung verlieren. Der Krieg ist also letztlich eine Form des Putsches gegen die freiheitliche Ordnung. Deshalb ist der Vorwurf, der Kapitalismus sei ein Kriegstreiber, grundfalsch. Legende Nummer 11. Der Staat muss die Auswüchse der Marktwirtschaft korrigieren. Diese Behauptung wird so oft, nachgerade millionenfach in die Welt gesetzt, dass sie mittlerweile sogar schon von vermeintlichen Verfechtern der Marktwirtschaft wiedergekäut wird wie ein 3000 Jahre alter Kaugummi. Ich habe sogar schon Professoren der Volkswirtschaft diesen Satz in entschuldigendem Tonfall nachschieben hören, wenn sie für mehr freien Markt und weniger Bürokratie eingetreten sind. So ganz nach der Devise, ja, ich bin ja kein Marktradikaler, deswegen stelle ich schon mal in vorauseilender Unterwürfigkeit klar, dass es mir nicht darum geht, dem Markt alle seine Auswüchse zu erlauben, da haben wir ja immer noch den Staat dafür. Diese halbgaren Liberalen, von denen sich nicht wenige in der liberalen Partei und an den Lehrstühlen deutscher Universitäten herumtreiben, schaden der Sache der Freiheit und Marktwirtschaft mehr als so mancher Linksradikaler, den man ob seiner verqueren Logik ohnehin nicht ernst nehmen muss. Jedenfalls nicht, wenn man mehr als drei Gehirnzellen sein eigen nennt.